Am 6. August besuchten die ausländischen Gäste wie die Delegation zum pädagogischen Austausch für japanisch-koreanische Freundschaft unter Leitung von Sano Mizio den Sonnenpalast Gumsosan und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.